1 Live Infos mit Sarah Batkowski um 6 Uhr. Schwedens Polizei sucht nach LKW-Angriff weiter nach Komplizen. Dortmund hatte keine Chance gegen die Bayern und das Wetter bringt heute richtig viel Sonne. LKW-Angriff. In Stockholm sind die Untersuchungen am Tatort abgeschlossen. Der schwedische Polizeichef sagte, dass die Ermittler jetzt weiter nach möglichen Kontaktleuten oder Helfern des festgenommenen Hauptverdächtigen suchen. Wir wissen nicht, ob noch weitere Personen mit dem Anschlag zu tun haben oder nicht. Wir schließen es aber nicht aus und ermitteln deshalb weiterhin in alle Richtungen. Das ist im Moment wirklich alles, was wir den Medien sagen können. Key message to convey to the media. Die Ermittler sind sich sicher, sie haben den richtigen Täter. Heute Nachmittag wollen tausende Menschen in Stockholm bei einer Kundgebung den Opfern des LKW-Angriffs gedenken. Einreisekontrollen. Kroatien hat die strengeren Regeln für EU-Grenzkontrollen wieder ausgesetzt und das nur einen Tag, nachdem sie eingeführt wurden. EU-Bürger sollen bei der Wiedereinreise kontrolliert werden, ob sie auf einer Terrorfahndungsliste stehen. Das ist aber erstmal ausgesetzt, denn in Kroatien haben sich wegen der Kontrollen kilometerlange Schlangen an der Grenze zu Ungarn und Slowenien gebildet. Staatskrise. In Venezuela in Südamerika ist die Polizei mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Viele Menschen wurden verletzt. Gegner des Präsidenten Maduro waren auf die Straße gegangen, weil sie ihm unter anderem vorwerfen, wie ein Diktator zu regieren. Später eskalierte die Situation. Die Demonstranten griffen die Polizei an. Venezuela steckt momentan in einer Wirtschaftskrise. Auswärtspleite. Borussia Dortmund hat in München eine ordentliche Niederlage kassiert. Der BVB verlor in der Fußball-Bundesliga gegen die Bayern 1:4. Die Bayern gingen schnell in Führung, Dortmund kam nicht hinterher. Torwart Roman Bürki erklärt sich das so. Wir haben uns zu fest hinten reindrängen lassen, hatte ich das Gefühl. Hatten nicht so viel Ballbesitz und dann ist es natürlich schwierig in München da was zu holen. Ein Sieg konnte Borussia Mönchengladbach feiern. Im Derby siegten die Fohlen mit 3:1 gegen den 1. FC Köln. 1 live. Sektorwetter. Stellenweise zieht heute Morgen noch ein bisschen Nebel durch, der ist aber ziemlich schnell weg und dann wird sonnig und trocken bei frühlingshaften Temperaturen. In Lemgo 18 Grad und in Gronau, St. Augustin und Cham bis 20 und Krefeld kommt sogar auf 22 Grad. Morgen dann eher wechselhaft, mal Sonne, aber auch mal Wolken und einzelne Schauer, dann nur noch maximal 16 Grad. Stauschau. Da gibt's eine Meldung. Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Camberg Cham und Dortmund Nordost nach einem Unfall gesperrt. Aktuell 1 Kilometer Stau. 1 live. Mit Lisa Kestel. Guten Morgen. Oh, ey, heute bin ich aber auch ganz schön schlecht drauf. So, ich mach wieder Musik an, ne? Sorry,

Sie sind niedlich und winzig, von Kopf bis Fuß blau. Es gibt viele von ihnen, aber bloß eine Frau. Wie die Jungs das untereinander regeln, ist mir schleierhaft. Und auch wie sie sich auseinanderhalten können, hab ich nie gerafft. Farid, Zeit, dass wir uns in Schlümpfe verwandeln. Dann können wir in der City mit Schlumpfbären handeln. Guck, ich bin schon schlumpfig, weiße Mütze, blauer Rumpf. Man nennt mich Pumpi, bin Türsteher-Schlumpf. Ich bin Colli, der Schlumpf mit Platintonträger. Und gibt es Ärger in Schlumpfhausen, werde ich Brutali, der Totschläger. Und da kommt unser Graz-Schlumpf. Hau rein, Sigi. Platz da, hier kommt Kiffi. Breiter als Samson neben Tiffi. Den ganzen Tag pflücke ich Gewürze. Bevor ich mich ins Nachtleben stürze. Hoff die Schlumpf, Knarren für Schlumpfhausen. Komm, meine Jungs, muss Gargamel laufen. Wir wohnen nicht in Pilzen, nein, wir verticken sie. Keiner petzt bei den Bullen, Ghetto-Philosophie. Toll, Hafti. Sag mal, wer kommt denn da zu spät zum Schlumpfcasting? Hä, Massiv? Piep, piep, piep, Massiv rappt auf Beat. Nenn mich Papa Schlumpf, denn ich hab euch lieb. Ich achte auf eure Ernährung und zeig euch Mülltrennung vor Tonnenleerung. Ah, wer will blau geprügelt werden? Nö, danke. Ich bin ja beim vierten Schlümpfe-Film dabei. Schlumpfine allein zu Haus. Der ist aber erst ab 18. Babobus! Zieht euch das Video rein auf 1live.de. Mois! Das ist ja wirklich die beste Folge, die ich je gehört habe vom Babobus. Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? There should be no more, so for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find opening him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs are sore. Come on. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes. Kestel. So if I stand in front of a speeding car, Would you tell me who you are, or what you like, what's on your mind if I get it right? How a love that no one knows, and the secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go, nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him and then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give your little heart? Say the word, I'll do it too, just me and you. This way everyone will know, cause the secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go, nobody gets hurt. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. You go back to him, then I'll go back to her. So if I stand in front of a speeding car, so far, the demons in the dark lie again. The play pretends like it never ends. How a love that no one knows. Advertise my secret, I don't really need it. I know you can feel this, so advertise my secret. Guten Morgen, hier ist 1 Live um 18 Minuten nach 6. Diese Woche war, so von der Nachrichtenlage her, wirklich wieder ziemlich schlimm. Schon wieder schlimme Bilder von einem Anschlag, diesmal aus St. Petersburg in Russland. Die Menschen können es nicht fassen, dass nun auch ihre Metropole ins Zentrum des Terrors gerückt ist. 14 Tote und ungefähr 50 Verletzte. Einer der Toten ist offenbar der Täter. Es soll ein 23-jähriger Mann aus Zentralasien gewesen sein. Wir haben DNA-Spuren gefunden an den beiden Bomben, die er gelegt hatte, von denen eine nur explodiert ist. Und sie sagen, es ist klar, der Mann ist es gewesen. Er lebte seit 6 Jahren in St. Petersburg und hatte wohl Kontakt zu Islamisten. Wenn es stimmen sollte, dass es wieder einen Giftgasangriff durch das Regime in Syrien gegeben hat, it crossed a lot of lines for me. Wenn jemand unschuldige Kinder tötet, das überschreitet viele Linien jenseits der roten Linie. It's beyond the red line. Die USA haben ihren Kurs im Syrienkrieg geändert und zum ersten Mal direkt das syrische Militär angegriffen. Die große Frage ist, wie soll es jetzt weitergehen? Da gibt es sehr, sehr viele Fragezeichen. Die USA haben mit weiteren Militärschlägen gedroht. Von Russland kamen heftige Vorwürfe. Die USA hätten internationales Recht gebrochen. Das ist die größte Schreiterei der Deutschen Bahn. 2 Wochen lang wird kein Zug durch Wuppertal fahren. Hintergrund ist, die Bahn macht da eine große Baustelle. Ja, das könnte ein Riesenchaos werden. Wir haben eine Riesenbaustelle in der Stadt mit einer Komplettsperrung auf der Hauptverkehrsachse, rundherum auf einer Autobahn. Baustellen, viele Staus und jetzt macht die Bahn sowas. Es trifft so viele Leute einfach, ne? Ja, das wird ein Problem. Das ist richtig scheiße. Schienenersatzverkehr braucht halt eine Stunde. Ich find's überhaupt nicht gut natürlich, aber ich reg mich auch nicht darüber auf, weil es bringt ja auch einfach nichts. Das Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet darauf hin, dass dies ein Terroranschlag ist. In Stockholm ist ein Lastwagen zuerst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Alle waren total panisch und rannten in alle Richtungen. Menschen fielen hin und rannten weiter. 4 Menschen wurden getötet und 15 verletzt. Bei der Suche nach dem Lkw-Fahrer hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Jetzt steht er unter Terror- und Mordverdacht. Unsere Botschaft wird immer deutlich sein. Wir werden uns nicht beugen. Ihr werdet niemals gewinnen. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list, but she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Now and then I think of when we were together. like that. When you said you felt so happy you could die, I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember. The Roots. Lichtshow, DJs, richtig geil. Richtig heftig, wir können nicht stillstehen. Das ist wie eine andere Welt. 1 Live präsentiert Mayday 2017 True Rave. 14 Stunden Party mit über 35 DJs. Die geilsten DJs sind hier. Die beste Party in ganz Deutschland. Mit dabei Sven Feht, Len Farki, ATB und Mogwai. Hold on. 30. April, Westfalenhallen, Dortmund. Alles geil, besser geht's nicht. Einfach nur abtanzen. Mayday 2017, präsentiert von 1 Live. Mayday Roots! Mayday ist einfach der absolute Wahnsinn! 1 Live. Stauschau. Gleich 6:30, es gibt eine Meldung. Die A2 Hannover Richtung Dortmund ist zwischen Camberkamm und Dortmund Nordost nach einem Unfall gesperrt. Da gibt es aktuell 1 Kilometer Stau. 1 Live. Mit Lisa Kestel. Ich habe eine SMS bekommen über die 88001. Guten Morgen, Lisa. Ich gähne mit dir einen guten Start in den Tag. Wünsche dir das Handy. Danke. Und das an einem Tag, wo ich mein eigenes Handy vergessen habe. Das ist wirklich Folter.

fällt, Baby. Ich zerbrech mir den Kopf, denn was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt kurz stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt und bald wieder da, yeah. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah. Denn diese Welt ist geil, jeder Tag zur Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Und wenn ich glaub mir, das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool, ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und wenn ich glaub mir, das Beste bist du, ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool, ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Alles Geld der Welt hat plötzlich keinen Wert, wenn du mich ansiehst. Und alles dreht sich um sich selbst, fühlt sich an, als ob man fällt. Nichts, was uns jetzt noch hält, nur wir zwei gegen die Welt. Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn es ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und morgen, hier ist 1 Live. Ende April geht unsere diesjährige 1 Live Hörsaal-Comedy los. Tickets gibt es noch für Aachen und Siegen, der Rest ist echt schon ausverkauft. Und der Host der Veranstaltung ist er hier, Faisal Kawusi. 1 Live. Generation Gap mit Faisal Kawusi. Ich muss sagen, die Flüchtlingswelle ist schon etwas, was mich sehr beschäftigt. Weil es ist ja allgegenwärtig, so auch für mich. Weil meine Familie kam vor 25 Jahren ungefähr nach Deutschland. Aber ich habe das Gefühl, jede Flüchtlingswelle, wir Afghanen sind immer wieder dabei. Ohne Scheiß, wir haben irgendwie keinen Bock auf unser Land. Jede Flüchtlingswelle, wir Afghanen sind dabei, wir geben nicht auf. Jedes Mal, wir sind der Menderes der Flüchtlingswellen, Alter. Wir lassen nicht locker. Und als Afghan in Deutschland hast du es prinzipiell schwer. Weil wenn du schon reinkommst, das Erste, was ihr Deutschen direkt verkackt, sind unsere Namen. Direkt verkackt ihr unsere Namen. Weil ich meine Faisal Kawusi, okay, das geht ja noch. Aber ein Cousin von mir, der heißt Farhad. Auf Deutsch, Fahrrad. Ich hab den jahrelang verarscht. Ich hab immer gesagt, wie heißen deine Eltern? Tandem? Ja. Die Leute haben mittlerweile angefangen, so ganz, ganz merkwürdige Vorurteile zu bilden. Letztens kam auch ein Zuschauer zu mir und hat es richtig ernst gefragt. Hat immer gesagt, sag mal, schlägt der Papa eigentlich nur die Mama oder auch die Schwester? Trägt die Schwester auch Kopftuch? Hab ich gesagt, nein! Die darf eh nicht raus. Ja, aber ihr müsst euch schon sagen, ihr habt keinen Respekt vor Frauen. Doch, wir haben Respekt vor Frauen. Ja, warum regst du dich denn so auf? Ja, wann mein Ruf kaputt geht, nimm deiner! Dankeschön. Generation Gap. Das komplette Video jetzt im 1 Live YouTube Channel. 1 Live. those inside, don't forget them. Keep your head up high, yes, the future's bright. Keep your head up high. Don't let nothing hold you down. Seconds in 1 Live um 6:45. Wir sprechen ja schon die ganze Woche über Doping im Amateursport. Zum Beispiel Alvin ist ein junger Typ aus dem Sektor, der ist Mitte 20, spielt Fußball in einer der unteren Ligen und nimmt seit 2 Jahren Anabolika. Wenn du die Tablette davor nimmst, dann läufst du wirklich, gut deutsch gesagt, wie ein Pferd läufst du dann. Die große Frage ist ja, wozu denn? Auch noch in der Hobbyliga, da geht's ja nicht mal um Geld. Bei Alvin ist es hauptsächlich deswegen, weil es ihm wichtig ist, dass er eben so ein Gewinnertyp ist. Ich möchte viel Anerkennung haben von den Zuschauern, dass sie wissen, dass wenn ich auf dem Platz bin, dass sie auf mich zählen können. Natürlich will ich das auch meine Familie beweisen, dass ich das kann, was ich mache und dass sie auch stolz auf mich sein können. Alvin macht das ja heimlich. Warum? Das könnt ihr auf 1live.de nachlesen. Und da sind sowieso noch mehr Sachen zum Thema Doping. Wir haben ja sehr viel recherchiert, beziehungsweise mein Kollege Lovis Binder. Ist sehr spannend. Guckt mal auf 1live.de nach. It was great at the very start. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder what for, why we keep coming back for more. Oh, oh. Yeah.

Hier ist Rihanna mit Love on the Brain um 7:04. Morgen! And you got me like, girl, what you want from me? What you want from me? And try to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like, girl, you love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. And we burn something today, and I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn?